Ich weiß, dass wir in dieser Welt auf verlorenen Pfosten stehen. So sehr wir uns bemühen, was immer wir auch tun, es wird nichts geschehen. Wir können nur hoffen, dass wir selbst nie betroffen am Leben lassen. Und genau so lernen wir das, was wir hassen. Sie nach unten schauen und die Nase rümpfen. Gott vertrauen und mit Leidensstunden im Sommer zu verkaufen und Schäppchen steigen in einem Haus aus Marmel reiten. Jetzt ist los, der Richter ist tot, der Sieg nicht mehr weg. Jetzt ist los, der Richter ist tot, der Rücken steht. Für sie gibt es keine Chance, jetzt ist nicht zu spät. Es hat sich ausgehört.